1. Daraufhin antwortet Zophar aus Namama und sprach, 2. Sollte dieser Wirtual unbeantwortet bleiben, und sollte ein Schwarzer Recht behalten dürfen? 3. Den Gerät sollte man zum Schweigen bringen, und du wolltest Spot 10, wann das dich jemand beschamt? 4. Du hast doch gesagt, mein Leer ist rein, und ich war in deinen Augen unschuldig. 5. Aber wahrlich, wenn Gottner reden und sein Lippen gegen dich offenen wollte. 6. Und dir diver Borgen in Tiefen der Weisheit offenbaren Word, die vielschichtig und wahrhaftig sind, dann Word ist du erkennen, dass Gott dir einen Teil deiner Schuld noch nicht offenbart hat. 7. Kannst du die tiefsten Geheimnis Gottes ergründen oder bis zum äußersten Ende des Allmächtigen vordringen? 8. Sein Weisheit ist höher als der Himmel, was kannst du tun? Sie ist tiefer als die Totenwelt, was kannst du wissen? 9. Eier Ausdehnung ist weiter als die Erde und breiter als das Meer. 10. Wenn eintreitet, verhaftet und gericht halt, wer kann in deren hinden? 11. Den kennt die Nichtswürdigen und nimmt das unrecht war, wann es zu übersehen. 12. Ein torichter Mensch wird erst downklug, wenn ein wilder Selfolen als Mensch geboren wird. 13. Wenn du den Herz vorbereitest und den Hand zu ihm ausstreckst. 14. Sollte sich unrecht und deinen Handen befinden, so entfern essen dulde kein ungerechtig Keat in deinem Haus. 15. J. Dann kannst du den Angesicht one Scham erheben, worst fest dastihen und brauchst dich nicht zu fürchten. 16. J. Dann worst du den ungemak vergessen, des word diry wasser vorkommen, das vorbeige flossen ist. 17. Dein Leben word heller strahlen als der Mittag, selbst wenn es dunkel word es doch wider morgen sein. 18. Du wirst vertrauen haben, weil Hoffnung bestet, und du kannst dich sicher niederlegen. 19. Du wirst ruhen, wann das dich jemand erschreckt, und will werden den ganz suchen. 20. Die Augen der Frevler jedoch werden verge hen, für es gibt es kein Zuflucht, und eier einzig Hoffnung ist der Tod.